Show, interessant ist Politik. Da gibt es täglich etwas Neues, man kommt noch den Überblick. Aber manchmal staune ich wirklich, also kann es denn sowas geben? Lisa Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Lisa Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Dabei gibt es täglich Attentate, Terroristen überall. Schon wieder eine Bombe, schon wieder einen Überfall. Es sterben Tausende in Kriegen und Erdbeben. Aber dieser Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Dieser Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Demonstrieren bin ich Tatenziegebrüll gegen Atomkraftwerke, gegen Gift und Sondermüll. Nach einer sauberen Umwelt behaupten sie zu streben. Und dann ist Michel-Friedmann immer noch am Leben. Und dann ist Michel-Friedmann immer noch am Leben. Dieser Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Dieser Michel-Friedmann ist immer noch am Leben. Ha ha ha.